40 Mann, als wenn man Sex verhindern will. So, also jetzt sind wir in Münster schon und wir werden jetzt mal einen Podcast versuchen über den Urlaub in Form eines Tagebuchs in Kurz, wo es so die wichtigsten Erlebnisse, Eindrücke von der Stadt und die besten Caches gibt. So, Hinfahrt von Neuwulmsdorf nach Münster ist uns sehr positiv aufgefallen. GC5ZEDJ, das ist zur Grünen Walze. Irgendwo abgelegen im Industriegebiet steht genau das, was der Titel vermuten lässt. Und da sucht man nach dem Cache. Und das ist eine richtig schöne große Dose. Angegeben ist sie als Regular. Ja, ist sogar schon fast, naja, doch, ist ein Regular. Ja, nee, kommt schon hin. Aber es ist eine richtig schöne große Dose auf jeden Fall. Und da kurz runterfahren ins Industriegebiet rein, lohnt sich auf jeden Fall. Als zweites kommt dann noch GC4FZVD, TB Hotel Kloppenburger Land. Im Nachhinein habe ich ja gesehen, dass das auch schon Favoritenpunkte ohne Ende hat. Auch relativ verdient. Eine Riesenbüchse. Da passt alles rein. Wir haben ein paar lustige Taschenbücher reingeschmissen. Auch die schon absolut was Besonderes, gerade wenn man so die normalen Autobahn-Caches sich anguckt. Wir haben da sogar ein Souvenir bekommen. Das war dann ein Cache mit über 10 Favoritenpunkten. Ich glaube, dieses Wochenende war das. Boah, haben wir noch so ein Bildchen bekommen. Da hat sich das ja voll gelohnt. So, und dann sind wir angekommen in Münster und sind auch noch nachmittags raus zum Cachen, wie sich das so gehört. Haben wir noch eine ordentliche Runde gelaufen. Ich will aber nur die besonderen Caches aufzählen. Und die waren hier alle so mehr eher Durchschnitt. Aber an dem Tag haben wir einen, der für mich was Besonderes ist, gefunden. Das ist GC2WDCZ. Hände waschen nicht vergessen. GC2WDCZ. Hände waschen nicht vergessen. Ohne zu viel spoilern zu wollen, also ich war bis zum Ellenbogen nass und ohne sich zu sehr zum Affen zu machen, muss man halt mitten in der Stadt was suchen, ohne 9-Volt-Block oder irgendwelchen Schnicki-Schnacki, sondern einfach gutes altes Cachen, wie es richtig Spaß macht. Und obwohl die ziemlich abgesoffen war, die Dose, völlig egal, hat die von uns sofort einen Favoritenpunkt bekommen. Ich fand den jedenfalls großartig. Cache-technisch war das am ersten Tag auch alles. Von der Stadt, ja, wir haben so alle Sehenswürdigkeiten besucht, die es so gibt. Das sind jetzt nicht so viele, um das mal vorsichtig zu formulieren. Da gibt es den Aasee, der ist ganz nett, den St. Paulusdom. Also das ist einer, der sich schon mal richtig lohnt. St. Paulusdom, den können wir empfehlen. Riesig, aber trotzdem nicht so kitschig, sondern eher schlicht und schön. Was haben wir noch besucht? Den Wochenmarkt Münster, ja, kann man sich angucken, muss man nicht. Rathaus, ja, ein ganz nettes Gebäude. Botanischen Garten, ja, ist halt ein Garten, aber auch für so einen Schlossgarten jetzt auch nicht. Also da finde ich zum Beispiel Schwerin schöner. St. Lambert Church, auch noch so eine Kirche, ja. Kiepenkerl-Denkmal, ja gut, steht da halt so rum. Da kann man wenigstens ganz gut essen, wohl scheinbar auf der Ecke. Das ist jedenfalls gut besucht. Wobei hier alle Restaurants immer sehr voll sind. Auf dem Sonntag haben wir gesehen, also da war schon wirklich richtig voll. Schlossgarten Münster, auch ganz nett. Antiquariat Wilsberg, beziehungsweise Solda heißt der wirklich. Muss man natürlich gesehen haben. Und bei der Pinkus Brauerei haben wir zumindest vorbeigeguckt. Ja, also das war's dann schon fast an Sehenswürdigkeiten. Ist halt Münster, ist jetzt hier halt nicht Lissabon, Rom, irgendwas, sondern Zoo haben wir heute gemacht. Ja, ich rede ja noch von gestern. Genau, heute, zweiter Tag. Früh los heute. Und da mache ich jetzt einen Zwischenstopp, weil da muss ich erstmal die Caches laden. Heike ist viel zu früh dran. Ja, Tag 2 in Münster. Aber heute haben wir natürlich wieder gecached. Und erwähnenswert, muss ich mal eben kurz überlegen, wieso habe ich jetzt hier so eine Johanneskapelle aufgemacht? Der war doch gar nicht erwähnenswert. Jetzt merke ich schon selber, ich komme schon durcheinander mit meinen Aufzeichnen. Nee, der war klitschnass und ein einziger nasser Klumpen. Achso, genau, den wollte ich gleich nochmal, den wollte ich nochmal SBA loggen. So. Was wir gemacht haben, sind zwei, drei von so einer, es gibt hier so eine Serie, die heißt irgendwie Skulpturprojekte. Die kann man machen, muss man nicht. Also ich will einfach nur erwähnen, wir hatten mit der nur Pech und werden davon auch keine mehr machen. Die werden wir ganz bewusst auslassen. Irgendwie die Hints bringen eigentlich weiter. Ich finde vor Ort immer nichts. Einen haben wir gefunden, die anderen beiden nicht. Ist, weiß ich nicht, war nicht so meins. Ist zum Beispiel Skulpturprojekte 97 Sanktuarium. Das ist GCXC4Y. 2,5. Auch wenn man die Logs liest, sieht man schon, dass da kaum einer beim ersten Mal gefunden hat und x-mal da waren. Und da weiß man nicht, soll man ernsthaft durch das Loch in dieses Ding reinkrabbeln oder nicht. Und ja, kann man machen. Hat auch 44 Favoritenpunkte. Wir machen ihn eher nicht. Wir lassen diese Skulpturserie jetzt lieber aus, weil es auch schon der dritte ist, den wir nicht gefunden haben davon. Wir haben alle anderen Caches gefunden, nur den nicht. Dann als einziges Highlight heute, das wirklich richtig gut war, war GC6KHPJ. Also GC6KHPJ heißt Fackeln im Sturm. Ohne viel spoilern zu wollen, guckt euch die T-Wertung an und dann wisst ihr schon ganz alleine, warum ich den mag. Einen wollte ich nochmal nennen, den man durchwachsen nennen könnte, aber GC578K, GC578K. Der Owner gibt sich offensichtlich sehr viel Mühe, sieht man auch an den Updates. Das ist ein Where I Go, Rette Papa Schlumpf. Der zeigt einem einerseits die ganze Stadt. Andererseits ist aber eigentlich eher langweilig. Ist, man muss es mal so klar sagen, ich meine, das ist ja nichts Beleidigendes. Man geht von Station zu Station und kriegt halt einen Schlumpf gezeigt, der einem was erzählt. Wenn man jetzt aber das Listing liest, dass das für Kinder so geeignet wird, weiß ich nicht. Also das sind 10 Stationen, das ist sowieso schon viel. Da passiert jetzt nicht allzu viel. Er zeigt aber halt ein paar schöne Orte. Ja, kann man machen. Wer es als Stadtführung nutzt und als er auch genau das sieht, für den ist der, glaube ich, sehr geeignet, wenn er nicht mehr erwartet. Den wollte ich mal einfach erwähnen, weil viele doch, wenn sie den Text lesen, denken, oh, den machen wir, schöne Stadtführung mit allem drum und dran und dann vielleicht auch zu viel erwarten, als vielleicht kommt. Denn schlecht ist er nicht, also das auf gar keinen Fall. Ja, haben wir heute sonst noch was? Nee, cache-technisch war es das heute tatsächlich. Wie gesagt, die anderen Caches alle so, das ist alles so Durchschnitt. Das ist nicht besser, nicht schlechter als anderswo. Eigentlich gibt es überall die gleichen Probleme. Mal fehlt der Deckel, mal ist ein bisschen versifft, mal ist gut. Die herausragenden, das sind die, die wir nennen werden. Und kulturtechnisch haben wir heute was? Eigentlich nur den Allwetter-Zoo Münster gemacht. Da war Thilo G. so nett, uns 2 Stunden zu begleiten und uns da auch einiges zuzuerzählen. Wir waren ganz erstaunt, dass das so ein Betonzoo früher war, weil jetzt, wir beide fanden den einer der schöneren Zoos, weil echt liebevoll alles grün umrandet und gebaut und gemacht und gepflanzt. Und an jeder Stelle sieht man, dass das nicht hingeklatscht wurde, sondern sich einer überlegt hat, wie kann ich das hübsch machen. Tiere waren ganz okay, 0815 glaube ich. Außer, dass man, glaube ich, Elefanten füttern konnte man, ne? Unter bestimmten Uhrzeiten hätte man dem Elefant auch mal einen Apfel rüberreichen können, was ja auch nicht überall geht. Die Pinguine werden da einmal am Tag durch den Zoo geführt, irgendwie. So eine Meute von 30 Pinguinen, die werden dann da wie so eine Schafherde durch den Zoo gejagt, hätte ich fast gesagt, getrieben von den Führern da, von den Pflegern. Und dann kann man die auch füttern. Da kann man wohl auch mal einen Fisch kriegen von den Pflegern und dann mal die Pinguine füttern. Das ist bestimmt auch interessant. Haben wir nicht geguckt, weil es ein bisschen zu spät für uns war. Nordsee. Aber im Fernsehen habe ich das schon mal gesehen, da war das ganz gut. Was? Nordsee war schön. Ach ja, es gibt sogar einen eigenen Raum Nordsee, wo man echt am Strand sitzt, die ganz typischen Nordseevögel da vor einem rumlaufen, die haben da ihren eigenen Strand mit Wasser. Man selbst sitzt überdacht in Strandkörben, also absolut geil. Als sich der Preis war, mit wie viel, 16,90 pro Person, würde ich jetzt nicht gerade ein Schnäppchen nennen. Also das fand ich schon ziemlich teuer. war ein bisschen weit weg von unserem Hotel, deswegen haben wir auch einen langen Rückweg gehabt. So sind wir heute zwar 15 Kilometer gelaufen, haben wir gar nicht so viel gecached, merkt ihr an der Aufzählung, und auch nicht so viel besichtigt, außer dem Zoo. Der sich aber trotz des teuren Preises echt gelohnt hat. Das ist wirklich ein sehr schöner Zoo, fanden wir zumindest. Ja, jetzt gehen wir gleich noch, jetzt machen wir uns erstmal fertig und machen uns mal wieder her wie Menschen. Und dann gehen wir noch schön mit viel Vibe heute zum Dröbbelken. Sucht einfach nach einem hochbewerteten Restaurant mitten in der Münster Innenstadt, das so richtig westfälische Spezialitäten auf den Tisch bringt. Das werden wir uns, wir haben uns das Haus heute schon angeguckt, das ist auch ein geiles, uriges Haus. Das sieht auch so ein bisschen, als wenn da Hänsel und Gretel die Hexe gelebt hätte. Das sieht schon ziemlich cool aus, komplett Holz. Und werden das nochmal besichtigen. Und dann vermelden wir morgen wieder, was wir morgen gemacht haben. Und so hoffe ich, kriege ich am Ende so einen, weiß ich nicht, nicht zu langen Podcast, wo die einzelnen Sachen möglichst zügig und schnell und übersichtlich aufgeführt werden. Tag 3. Ja, nachdem wir gestern Abend im, wie hieß das Ding jetzt wieder? Dröbbelken essen waren, kann man wärmstens empfehlen. Also wir und auch Tanja Vielweib waren sehr begeistert vom Essen. Das war wirklich sehr lecker. Der Laden war sehr gemütlich, Bedienung war klasse. Kann man nur fehlen. Wenn man jetzt irgendwie Kloppen im Hintergrund hört, dann ist scheinbar in diesem Hotel auch noch, wird auch noch gebaut. Also leise ist sowieso nicht deren Stärke hier. So, dritter Tag in Münster. Haben wir auch tatsächlich drei Caches, über die sich's mal kurz lohnt, was zu sagen. Das erste ist die Hansa-Klamm. Das ist für mich schon fast der Highlight. Und hat auch mal ein Geocache Award Münster 2013. Ich bin einfach genervt von diesem Gehämmer da oben immer. Das macht ja jetzt schon eine halbe Stunde, also der Arsch. So, seltsamer Ort in Münster, die Hansa-Klamm. Das ist GC2RTYJ. Also wer hierher kommt, das Ding kann ich empfehlen. Das ist mal ein ausgefallener, besonderer Ort. Der ist echt cool. Was sich auch nochmal lohnt, ist Haier am Hafen. Das ist GC5DC0V. Der Cache ist schon eher fast 0815. Das ist okay, der ist nicht schlecht, nicht gut, nichts Mittleres. Aber die Location ist für Münster schon ziemlich abgefahren. Die haben ja tatsächlich einen Hafen. Und der hat echt auch, das ist schon fast so ein bisschen düsterer Hafen. Also schon fast Lost Place gegen die Ecke, wo der Cache liegt. Also den kann ich auch durchaus empfehlen. Und wer freche Caches mag, die komplett öffentlich und so versteckt sind, dem kann man dann noch Open Street Caching empfehlen. Das ist GC37Y3X. Da kann man gar nicht zu viel sagen, ohne zu spoilern, aber das Ding ist einfach kackfrech und witzig gemacht. Also kann man auch, obwohl es muggelig ist, locker machen. Ja, das war cache-technisch dann alles von Münster. Morgen fahren wir weiter nach Nürnberg, von daher wird es da nichts mehr geben. Von der Stadt selber haben wir heute zwar nochmal 15 Kilometer oder was weiß ich gelaufen, aber da war nichts. Ja, wir haben die eigentlich den Stadthafen, das war das Letzte, was wir noch so auf dem Zettel hatten. Der lohnt sich tatsächlich mal zu besuchen. Der Stadthafen selber ist eigentlich ziemlich mickrig, aber echt erstaunlich viel Industrie rundherum. Da wird also dort scheinbar noch viel verschifft. Und auch eine ziemlich abgerissene Gegend, also schon so ein bisschen, das ist schon so fast die dunklen Ecken vom Hamburger Hafen wirken so. Also auf jeden Fall spannend, da mal durchzulaufen. Ansonsten gibt's in Münster jetzt nicht so viel zu berichten. Habe ich ja auch in den letzten zwei Tagen dann schon was zu gesagt. Cache-technisch haben wir alle genannt, die gut waren, und mal sehen, wie es morgen dann weitergeht. Und bevor der Klopfer da oben jetzt völlig ausdreht, mache ich hier mein Ende. Neuer Tag, neues Glück. Heute sind wir dann von Münster nach Nürnberg gefahren. Münster hatten wir ja alles drüber berichtet. Da lief eigentlich alles ganz normal. Fahrt nach Nürnberg war auch ganz okay, bisschen nass, aber das kennt man ja diesen Sommer nicht anders. Caches gab es dann tatsächlich nur einen, von dem ich heute so richtig berichten kann. Das ist der GC5B1EM. GC5B1EM, der heißt Challenge Alte Hasen Und da muss man mindestens 10 Jahre bei Groundspeak angemeldet sein, 900 Caches gefunden haben und jedes Jahr mindestens einen. Ich glaube, das war alles, was man wissen wollte. Und da ich das alles erfüllt habe und den schon ewig mal in GSAK rumfliegen hatte und wir jetzt annähernd in der Nähe vorbeigefahren sind, haben wir den kleinen Schlenker gemacht und haben diesen Cache auch mal erledigt. Ist ja doch irgendwie was Besonderes, auch wenn ich es immer ein bisschen schwierig finde, weil ja halt nicht jeder machen kann. Erstaunlich fand ich diverse Einträge von Leuten, die das noch gar nicht erfüllen und dann reingeschrieben haben, sie würden dann halt in 4 Jahren dran denken und das loggen. Kann man ja auch so machen, muss man nicht, keine Ahnung. Nürnberg war bis jetzt ganz nett, wir haben 1-2 Caches gemacht, einen noch nicht gefunden und so, das ist, war bis jetzt auch hier wieder am Anfang erstmal durchwachsen, so wie in jeder Stadt halt. Hotel war ein bisschen sehr scheiße, die hatten keinerlei Parkplatz, noch nicht mal eine kurze Haltezone, wo man ausladen konnte. Da hätten wir irgendwie 45 Straßen weiterfahren sollen, da war dann noch eine Baustelle zwischen und dann hätten wir unsere Klamotten. Kurz und gut, wir sind dann in irgendein Nobelprofil gegangen, ausnahmsweise mal, der wenigstens einen Parkplatz hat. Da wollten wir uns das Auto sogar rüberfahren von Hotel. Nobel, Nobel. Und jetzt werden wir die nächsten 2 Tage dann hier mal die Stadt erkunden und berichten, was es hier so cash-technisch gibt. Ja, das war's erstmal. So, ich muss jetzt aufnehmen. Nürnberg, 2. Tag. Ja, Nürnberg, 2. Tag, ja. Wir sind heute auch wieder so 20 Kilometer gelaufen, glaube ich. Ganz genau weiß ich nicht. Wir haben nicht alles aufgezeichnet. Ganz viele Sehenswürdigkeiten angeguckt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, die Stadt überzeugt mich auch nur bedingt. Obwohl die eigentlich ganz toll ist, die Burg hat und mitten in der Stadt ganz viele Gebäude. Aber irgendwie werden wir mit der Stadt nicht warm. Ich weiß es auch nicht. Also, die sind hier auch alle so, also echt im Straßenverkehr geht das zu wie im Krieg, habe ich das Gefühl. Wir haben es ja nur als Fußgänger erlebt, aber das ist ein einziges Dauergehupe. Denn die Radfahrer fahren wie die Besenkten. Die Leute, weiß ich auch nicht, die Bedienungen waren immer so, ja, man wird bedient und da muss man wohl auch mit glücklich sein. Das ist ja schlimmer als in Norddeutschland. Ja, naja, war also irgendwie, vielleicht wird das morgen ja noch anders. Jedenfalls viel, viel gelaufen, aber nur 3 Caches gemacht. Einen davon nicht gefunden, ein Where I Go, der eigentlich echt nicht wirklich so richtig überzeugend war. Und ein Tradi, der ganz okay war. Also so viele Caches gibt es in der Stadt irgendwie gar nicht. Dann sind da 2, 3, die wir gleich rausgeschmissen haben, weil die 330 Kilometer lang sind oder ähnliche Späße, was sinnlos ist für uns. Und die paar, die es gibt, die haben wir zum Teil nicht gefunden oder waren nicht so besonders gepflegt. Hat uns also auch nicht so ganz überzeugt. Dafür war das Wetter richtig, richtig gut. Und wir haben mit diesem Park Plaza ein geiles Hotel erwischt. Das ist doch auch schon was. Ja, das war es dann erstmal wieder. Und ansonsten geht's morgen weiter. So, heutige Aufnahme mit ein bisschen Rauschen, weil das Fenster aufhaben. Da merkt man erstmal, wie gut das hier isoliert, diese Fenster. Das ist draußen echt helle laut. Hier drin hört man nichts, wenn man das Fenster zumacht. Schon beeindruckend. Ja, heute sind wir nur so 10, 12, 13 Kilometer gelaufen. Das Wetter ein bisschen sehr kalt war, aber immerhin trocken geblieben ist. Über die Caches von Nürnberg können wir das gleiche sagen wie vorher. Irgendwie nichts Besonderes. Eher so ein bisschen unterm Durchschnitt. Also irgendwie waren die alle nicht doll. Das hat nicht viel Spaß gemacht. Und alle haben wir auch nicht gefunden. Da war es wieder mal einer auch zu eklig. Ja, man kann hier cachen, aber das ist, ja. Dafür haben wir dann wenigstens nochmal das Spielzeugmuseum angeguckt. Wer sich für sowas interessiert, das Ding ist echt riesig. Kostet 5 Euro Eintritt, was ich relativ wenig finde für die Größe, die das Ding hat. Und ist schon buntes allerlei, kann man gar nicht anders sagen. Ansonsten, ja, Nürnberg hat so seine hübschen Anblicke, aber irgendwie sind wir mit der Stadt nicht so richtig warm geworden. Ich kann auch nicht mal sagen, warum. Hier sind doch alle so, oder ist das alle, sehr viele auch irgendwie pampig, so wirkte das. Also so richtig überzeugt hat mich das alles nicht. Das kam mir fast vor wie in Norddeutschland eher dann. Da müsste ich mich fast fühlen wie zu Hause. War auch fast so, nee, aber ansonsten ist das hier, weiß ich auch nicht. Kann auch an uns liegen, auf jeden Fall war es nicht ganz so dolle. Und morgen geht's nur erstmal nach Regensburg, das ist ja eigentlich das Hauptziel des Urlaubs gewesen. Da sind wir sehr gespannt und dann werde ich auch wieder was aufschneiden. Mit Rausch ist draußen, ist egal. Großer Frevel, gestern habe ich vergessen, mal was Kurzes aufzunehmen. Gestern sind wir von Nürnberg noch aus Wrangen noch Regensburg in Bayern gefahren, damit das jetzt auch korrekt ist. Das liegt nicht in Franken, wie wir eigentlich dachten. Aber wir haben hier Frankenberger Joghurt bekommen. Deswegen hat man uns im Hotel so durcheinander gebracht. Also können wir nichts für. Ja, Nürnberg war nett, haken wir mal ab. Das war jetzt irgendwie, ist nicht, ich weiß auch nicht, das hatte nicht so viel. Das hatte ein paar nette Ecken. Ist nicht schlecht, ist nicht gut, ist irgendwie, ja, ist halt eine Stadt. So, dann sind wir jetzt in Regensburg angekommen. Schönes Hotel. Von außen sieht's aus wie Stasi-Zentrale mit Knast angeschlossen. Aber von innen ist es wirklich klasse. Hat noch so richtig alte Schule. Also ist wirklich alt, aber gepflegt. Sehr schöne große Zimmer. Morgens kommt der Inhaber persönlich zum Frühstück und labert nochmal jedem Gast voll. Ich habe das zwar nicht gerne, aber ich finde es stilvoller als manch modernes Hotel. Also das hat schon irgendwie was. Avia Hotel heißt das Ganze. Also wer mal nach Regensburg möchte und ein relativ preisgünstiges Hotel, das gerade mal nicht mal einen Kilometer von der Altstadt entfernt ist. Also es ist straßenmäßig optimal angebunden. Man kann einkaufen um die Ecke, eine Tanke ist gegenüber, falls man abends nochmal was braucht. Und in der Stadt ist auch nur 500 Meter. Also egal, was man macht, überall ist geil. Und die Autobahn ist auch noch nah dran. Also besser geht nicht. Ach ja, Parkplatz ist auch noch ein optimaler. Also das ist wirklich das, was man als Tourist braucht. So, dann sind wir auch noch abends, oder nachmittags, wir waren relativ früh da, auch wenn wir 3 Stunden gebraucht haben für die 100 Kilometer, wegen Stau, Vollsperrung, hast nicht gesehen. Sind wir auch abends nochmal durch die Stadt, aber ganz ehrlich, cash-technisch fing es gruselschlimm an. Auf dem Parkdeck, das komplett gesperrt ist seit längerer Zeit, also man kommt überhaupt nicht zum Cash. Vor dem Eingang eines riesen Einkaufszentrums, wo du also komplett vergessen kannst, und vor dem Eingang der Waschstraße. Da sind wir aber selber schuld, da muss man abends hin, das kann man aber auch rauslesen aus der Beschreibung. Gerettet hat uns dann ernsthaft eigentlich der Cash des Tages, Sepp und Bertha bekommen Post von unseren Coin Queens hier aus Burg Lengenfeld. Ich muss das jetzt sagen, weil ne, die wohnen hier dicht dran, die kommen mich sonst hauen. Nee, der Cash war wirklich schön, da haben sie sich was einfallen lassen. Wir haben noch so ein paar andere gemacht, war aber alles 0815. Und einen, achso, Sepp und Bertha, das ist GC1AHN0. GC1AHN0, absolut empfehlenswert. Und dann haben wir noch einen Earthcache gemacht. GC1Z8GD. GC1Z8GD. Der heißt Steinerne Brücke. Das ist mal endlich so ein Oldstyle-Geschichte. Die kriegst du relativ schnell raus, die Antworten. Heute sind wir dann früh los, wieder in der Stadt. Sehenswürdigkeit um Sehenswürdigkeit, wobei bis auf die Steinerne Brücke jetzt auch nichts wirklich so richtig Erwähnenswertes bei. Es ist alles eine sehr, sehr schöne Stadt, ist alles gar keine Frage. Aber jetzt nichts herausragend. Also nicht so ein, da muss man gewesen sein. Wobei wir auch noch nicht fertig sind. Ja, das Schottenportal, das stimmt, das ist sehenswert, aber auch nichts, was jetzt unbedingt, also das ist aber schön. Schottenportal kann man sich merken. Cache-technisch, ja, irgendwie so ein Where I Go, zeige mir Regensburg, aber eigentlich muss man irgendwie Sehenswürdigkeiten suchen, die dem Owner praktisch gefallen. Wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, also der hat uns nicht weitergebracht. Dann haben wir aber gemacht, den möchte ich auch empfehlen, GC1 WAVM, Regensburger Gassenjagd. Der führt euch durch ganz, ganz klein oder zu ganz, ganz kleinen Gassen. Ich glaube, 7 Stück waren es. Und daraus errechnet sich dann der Final. Der war großartig. Der zeigt einem vieles auch so ein bisschen neben der Hauptsehenswürdigkeiten. Echt, echt lohnenswert machen. Und heute Abend sind wir dann auf ausdrücklichen Rat von Sepp und Bertha, mit denen wir dann Mittag mal zum Essen waren. Mittags ist auch gut, mit denen wir mal eben 4 Stunden Mittagessen waren. Irgendwie hat sich das festgequatscht. Sind wir dann raus zur Valhalla. Ist das auch alles Valhalla? Ach nee, Halal. Ach, was weiß ich. Valhalla. Und da gibt es einen sehr schönen Cache, der ist relativ einfach. GCJG2K. GCJG2K. Tempel des Odin. Da braucht man nur so 6 oder 7 Aufgaben an dem Valhalla-Gebäude sozusagen ermitteln, was alles relativ einfach ist, aber was einen auch rund ums Gebäude führt. Und dann geht man nochmal ein Stück weiter zu einem auch wirklich sehr, sehr schön versteckten Final mit einer großen Box. Hat von mir sofort einen Favoritenpunkt gekriegt. Fand ich wirklich, wirklich sehr gelungen. Ja, Morgen gehen wir dann weiter besichtigen nochmal. So einen halben Tag haben wir uns vorgenommen. Einen halben Tag müssen wir nochmal ein bisschen einkaufen und so. Valhalla ist top, ja. Die sollte man auch unbedingt besuchen. Aber wenn man den Cash da macht, besucht man auch die Valhalla. Und Dienstag ist dann Rentnertag. Da fahren wir mit dem Schiff 9,5 Stunden irgendwie die Regen oder das Regen, das Wasserchen hier. Ist doch egal. Irgendeinen Fluss fahren wir hoch 9 Stunden und gucken uns das mal an. So, das war's dann erstmal für heute. Jetzt waren es auch schon wieder 5 Minuten und ich will mich ja kurz halten. Aber dafür waren es ja auch 2 Tage. Also nochmal zusammengefasst. Valhalla auf jeden Fall besuchen inklusive Tempel des Odin als Cache. Regensburger Gassenjagd auf jeden Fall machen. Der führt einen zu tollen Gassen und auch vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten. Und Steinerne Brücke ist ein Earthcache, den man sogar ganz gut machen kann, ohne dass man sich da gleich einen abbrechen muss. Ja, das war's erstmal. Heike sagt, reicht jetzt. So. Ja, heute war Restbesichtigungstag. Alles, was wir noch so auf dem Zettel haben, haben wir heute zu Ende besichtigt. Das war auch wirklich schön. Also das muss man sagen, Regensburg ist eine tolle Stadt und hat ganz viele tolle Ecken. Allerdings muss man auch mal relativieren. Das wurde uns vorher vielleicht etwas zu sehr angepreist. Denn es ist toll, aber es reichen auch 3 Tage. Die Sehenswürdigkeiten sind doch alle sehr zusammen. Es sei denn, selbst wenn man die Schiffe hat, mitmacht, die da echt 9 Stunden dauert, wenn man den kompletten Turn macht, oder man fährt halt bis Kelheim und steigt dazu, ist aber trotzdem so ein Tag für weg vielleicht. Und dann noch die Valhalla, wo man dann auch, aber das ist auch ein Katzensprung, dann sind 3 Tage genug. Also wir bereuen jetzt nicht, dass wir 5 Tage hier sind, weil man kann sich hier schon schön beschäftigen, keine Frage, aber 3 Tage würden auch reichen. Aber sehr, sehr schöne Stadt, das ohne Wenn und Aber. Cache-technisch, ja, wir haben heute irgendwer Go zu Ende gemacht, wo man Sehenswürdigkeit suchen muss, das passte aber irgendwie alles schlecht. Also da die Sehenswürdigkeit zu finden, die der Autor sich vorgestellt hat, war irgendwie für uns recht schwierig. Da haben wir unterschiedliche Vorstellungen von Sehenswürdigkeiten. Dann haben wir noch so ein Geolopi-Multi gemacht, da gibt es hier eine ganze halbes Dutzend oder so von. Der war dann im Final nicht da, aber davon haben wir dann auch die anderen erstmal zur Seite gelegt. Nichts gegen die Multis, aber unser Geschmack ist einfach nicht zu viele Fragen und dafür nur 2 Stationen. Und irgendwie immer so gestellt, dass wir immer nicht sicher waren, was genau als Antwort eigentlich erwartet wird. Ist aber keine grobe Kritik, sondern ist einfach nicht unser Geschmack fertig. So, dass wir heute letztendlich gerade mal 2 Caches haben wir geschafft. Und einen dritten angefangen, der dann aber auch irgendwie bezog sich auf irgendeinen Cache von 2003, also so, ja, historisches Geschichtchen. Aber da musst du dann 1,5 Kilometer in die Richtung und danach wieder 1,5 Kilometer zurück und irgendwann haben wir gesagt, okay, den Final machen wir dann morgen oder übermorgen oder gar nicht, mal gucken. Also cache-technisch nichts Neues, war wieder nichts dabei, was man nichts erwähnen müsste, ist alles bisher so im Rahmen. Besichtigungstechnisch, wie gesagt, da lohnt sich hier wirklich fast alles. Das macht einfach Spaß. Und so gucken wir mal, was morgen auf uns zukommt, wenn wir die Rentnerschifffahrt machen, die dann 9 Stunden dauert. Mal sehen, wir werden berichten. Meine tägliche Pflicht erfüllen. Der nächste Tag in Regensburg. Heute haben wir die 9-stündige Rentnertour gemacht. Da fährt man von Regensburg nach Kelheim. Das dauert so 3 Stunden. Da hat man kurze Umstiegszeit. Kannst du das Geknister noch ein bisschen lassen? Danke, das ist sehr lieb. Da fährt man dann so 3 Stunden, hat man eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Aufenthalt. Dann nochmal eine halbe Stunde weiter zum Kloster Weltenburg. Da hat man dann so eine Stunde, anderthalb, um sich ein bisschen umzugucken. Wobei das da echt rotzvoll ist und man erstmal vom Schiff runterkommen muss und später auch wieder rauf. So dass sich das auch netto so irgendwie alles auf eine Dreiviertelstunde bis maximal eine Stunde ausdehnt. Dafür kann man sich dann das Kloster so ein bisschen angucken. Gibt es ein Besucherzentrum, einen großen Biergarten. Da kann man da speziell, oh mein Gott, das ist aber auch hier immer Lärm. Kann man so ein spezielles Bier da sich bestellen und kaufen, was es nur in diesem Kloster gibt. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir auch noch mit so einem alten Stift zusammengefahren sind. Irgendwie 30 Rentner, die alle das Hörgerät aus hatten und so eine Lautstärke haben wir dann auch. Aber insgesamt, die erste Fahrt, die sich viele sparen von Regensburg nach Kelheim, die dauert zwar 3 Stunden, die ist aber eigentlich klasse, weil da gibt es gar nicht so viel zu sehen, aber es ist so, da kommt man so richtig runter und gleitet so langsam übers Wasser. Also uns hat das sehr gut gefallen. Die zweite Tour ist zwar optisch hübscher, die geht auch nur eine halbe Stunde. Dafür ist das alles irgendwie schon so touristisch ausgeschlachtet bis ins Letzte. Also mir hat die erste Fahrt besser gefallen, aber muss jeder für sich entscheiden. Das Kloster selber dann, ich warte dann eh mal draußen, Heike sagt, klasse sich anzugucken. Das ist auch eine tolle Lage, alles gar keine Frage, aber das ist auch voll wie Sau, selbst auf dem Dienstag schon. Muss man also auch für sich selbst entscheiden. Cash-mäßig, wie immer in Regensburg, naja, nichts, was uns so richtig umgehauen hat. Was ganz schön ist, weil da muss man erstmal eins versteckt kriegen, ist GC6FF8B, oder was heißt das? Ich kann es gar nicht lesen. GC6FF8B. B müsste das sein. TB Hotel am Kloster Weltenburg, Donaudurchbruch. Das hat er ziemlich cool versteckt und dafür, dass es da so muckelig ist, kann man das relativ in Ruhe suchen, finden und loggen. Ist ein relativ einfaches. Aber wie gesagt, das ist das einzige, zumindest mal kleine Highlight heute. Ja, das war's für heute. Morgen unser letzter Tag hier, da werden wir nochmal so durch die Stadt wabern, da wissen wir auch noch nicht so ganz genau, was wir machen. Mal gucken. So, ich um 6, ja. So, letzter Tag Regensburg. Aber noch so eine kleine Restrunde heute tatsächlich mal mehr Cachen als Besichtigung gemacht. Aber die Caches hier, also, ja, wo ich mir echt mal von abraten möchte, sind die Ratisbona Geopoly oder irgendeine Farbe. Unter anderem zum Beispiel GC2CH8F. GC2CH8F. Wir müssen jetzt, genau, 3 haben wir jetzt gemacht. Einen haben wir dann gerade noch so gefunden. Heute haben wir dann den 3. Der 2. war ja auch schon nicht da. Und da gab es auch schon Logs, dass er wohl vorher nicht da war. Und jetzt haben wir den 3. gemacht, auch wieder ein Multi. Auch den haben wir nicht gefunden, obwohl wir offensichtlich die richtigen Ergebnisse hatten. Auch da waren schon 2 vorher, die gelockt haben, dass sie ihn nicht gefunden haben. Den einen fand ich, wie schrieb er so schön, aber der Ort ist nicht das optimale Final. Ja, stimmt. Direkt am Kinderspielplatz, da würden mir noch ganz andere Formulierungen so einfallen. Also kann man alle machen, ist halt Geschmackssache, aber ich möchte nochmal einzeln erwähnen, diese Geopoly, also wie gesagt, bei uns 2-1 verloren. Wir konnten nur einen davon finden und ja, kann man machen, muss man nicht. So. Dann haben wir einen bemerkenswerten wenigstens gemacht, den wir jedem empfehlen können. GCJQTM zu Regensburg auf der Kirchturmspitz. Fällt mir gerade auf, ich habe noch keinen Favoriten vergeben, das mache ich mal gerade jetzt. Das ist so ein touristisches, muss man machen. So ähnlich wie Hamburg 5442, steht aber auch im Text drin, das ist kein Geheimnis. Kostet 2 €, geht auf den Kirchturm hoch. Der Cache ist auch gar nicht so doll besonders versteckt, eigentlich sogar einen Tick ungeschickt, weil da sind echt rostige Nägel direkt vor der Dose. Aber das ist, hört sich alles schlimmer an, als es ist. Der ist eigentlich gut und der Turm selber ist schon ganz geil. Da muss man teilweise auf allen 4 hoch. Das würden wir auch durchaus empfehlen. So, haben wir alles, ne? Ja, schöne Stadt, hat Spaß gemacht hier, aber nochmal 5 Tage braucht man echt nicht. Also wenn man so 3 bis 4 Tage, dann erschlägt man schon alles. Es sei denn, man will jetzt auch noch überall auf die Außenpositionen, hätte ich fast gesagt, fahren. Aber ansonsten, wie gesagt, Tag weniger jetzt auch getan. Ja, mal sehen, wie es dann morgen die Fahrt nach Merseburg und in Merseburg so wird. Bis dann. So, neuer Tag, neues Glück. Und heute ging es von Regensburg nach Merseburg. Wirklich verwechsel ich mich mit Regensburg und Rotenburg. Ja, auf der Fahrt haben wir ein paar Caches gemacht, die sind aber nicht der Erwähnung wert. Ganz im Gegenteil. Aber dann sind wir in Merseburg angekommen. Am Anfang sieht das ein bisschen komisch aus, wenn man an so einer 5 Kilometer langen Papierfabrik vorbeifährt. Aber Merseburg selber kamen wir dann rein. Der Hammer. Also das sieht aus wie so ein mittelalterliches Städtchen ohne Bewohner. Also man sieht kaum einen. Man fühlt sich auf einmal so einsam wieder nach Münster, Nürnberg und Regensburg. Jetzt fängt sozusagen der Urlaub für mich an. Ich mag das lieber so einsam. Dazu gibt es auch noch jede Menge zu besichtigen. Das vielleicht vorweg. Also dieser Merseburger Dom, auch wenn er 6,50 kostet pro Person. Und wenn man Fotos machen will, dann kostet es auch noch 2 Euro extra. Aber da kann man auch drauf pfeifen, das kriegt ja eh keiner mit. Aber das ist schon teuer. Also man kriegt dafür zwar eine Menge zu sehen, ist auch ein toller Dom, aber es ist halt auch viel Geld dafür. Aber die ganze Stadt ist eigentlich echt wie so ein Museum. Das ist also wirklich, die ist einfach schön. Die hat Flair, die hat alles. Also die kann ich nur empfehlen. Wir haben hier jedenfalls bisher viel Spaß, obwohl wir erst einen halben Tag da sind. Und dann haben wir auch noch zwei, oder wir haben ein paar mehr Caches gemacht, aber zwei, die echt, also GC3FCD3, lang ist's her. GC3FCD3, lang ist's her. Erst wollte Heike gar nicht mit rein, da ist sie zum Glück mitgekommen, denn sie hat den nachher gefunden wenigstens. Das ist Lost Place, wo man gar keinen vermutet. Also erst weiß man gar nicht, wie man da hinkommen soll, dann findet man den Eingang und dann ist das ja nicht ein Riesenlost, sondern ein kleiner Lost Place mitten in der Stadt, den aber offensichtlich überhaupt keiner kennt. Also das ist urig da, das ist wirklich, das ist toll. Und die Dose ist auch gut versteckt, aber die ist eigentlich das Unwichtigste, wenn man da erstmal drin ist, weil das ist eine so coole Location, die einfach nur Spaß macht. Also den kann ich nur wärmstens empfehlen. Und dann gab es noch einen zweiten GC3H5E5, Walpurgas Kräutervorrat. Anderthalb, wobei die hier die T-Werte immer ein bisschen niedrig ansetzen. Aber das ist so das, wo immer mehr Jungkescher rumjaulen, weil sie sich vielleicht mal am Ast pieken. Die werden dann hier weinend wieder nach Hause ziehen. Das ist eigentlich kein besonderer Cache, das ist aber eine schöne Dose. Und die Location, ich nenne es mal tief drin. Und das ist mitten im Ort, aber trotzdem tief drin. Also wie gesagt, die ersten weinen dann schon wieder, dass die sich gepickt haben und das dreckig und alles schlimm. Aber so für Oldstyle-Cacher, die es noch mögen, auch mal sich irgendwo durchschlagen zu müssen, geil. Auf jeden Fall machen. Ja, wir haben noch 2 Tage mehr, so wo ich hier vor uns, oder 3. Naja, 1 ist der Rückfahrt, 2. Da freue ich mich schon drauf. Die Caches hier sind doch irgendwie eine ganz andere Qualität. Also das sieht schon mal gut aus und die Sehenswürdigkeiten sind auch ganz okay. Von daher passt. So, neuer Tag, neues Glück. Und heute ging es von Regensburg nach Merseburg. Wirklich verwechsel ich nicht mehr Regensburg und Rotenburg. Ja, auf der Fahrt haben wir ein paar Caches gemacht. Die sind aber nicht der Erwähnung wert. Ganz im Gegenteil. Aber dann sind wir in Merseburg angekommen. Am Anfang sieht das ein bisschen komisch aus, wenn man an so einer 5 Kilometer langen Papierfabrik vorbeifährt. Aber Merseburg selber kamen wir dann rein. Der Hammer. Also das sieht aus wie so ein mittelalterliches Städtchen ohne Bewohner. Also man sieht kaum einen. Man fühlt sich auf einmal so einsam wieder nach Münster, Nürnberg und Regensburg. Jetzt fängt sozusagen der Urlaub für mich an. Ich mag das lieber so einsam. Dazu gibt es auch noch jede Menge zu besichtigen. Das vielleicht vorweg. Also dieser Merseburger Dom, auch wenn er 6,50 kostet pro Person. Und wenn man Fotos machen will, dann kostet es auch noch 2 Euro extra. Aber da kann man auch drauf pfeifen, das kriegt ja eh keiner mit. Aber das ist schon teuer. Also man kriegt dafür zwar eine Menge zu sehen, ist auch ein toller Dom, aber es ist halt auch viel Geld dafür. Aber die ganze Stadt ist eigentlich echt wie so ein Museum. Das ist also wirklich, die ist einfach schön. Die hat Flair, die hat alles. Also die kann ich nur empfehlen. Wir haben hier jedenfalls bisher viel Spaß, obwohl wir erst einen halben Tag da sind. Und dann haben wir auch noch zwei, oder wir haben ein paar mehr Caches gemacht, aber zwei, die echt, also GC3FCD3, lang ist's her. GC3FCD3, lang ist's her. Erst wollte Heike gar nicht mit rein, da ist sie zum Glück mitgekommen, denn sie hat den nachher gefunden wenigstens. Das ist Lost Place, wo man gar keinen vermutet. Also erst weiß man gar nicht, wie man da hinkommen soll, dann findet man den Eingang und dann ist das ja nicht ein Riesenlost, sondern ein kleiner Lost Place mitten in der Stadt, den aber offensichtlich überhaupt keiner kennt. Also das ist urig da, das ist wirklich, Das ist toll. Und die Dose ist auch gut versteckt, aber die ist eigentlich das Unwichtigste, wenn man da erstmal drin ist, weil das ist eine so coole Location, die einfach nur Spaß macht. Also den kann ich nur wärmstens empfehlen. Und dann gab es noch einen zweiten GC3H5E5, GC3H5E5, Walpurgas Kräutervorrat. 1,5, 1,5, wobei die hier die T-Werte auch mal ein bisschen niedrig ansetzen. Aber das ist so das, wo immer mehr Jungkescher rumjaulen, weil sie sich vielleicht mal am Ast pieken. Die werden dann hier weinend wieder nach Hause ziehen. Das ist eigentlich kein besonderer Cache, das ist aber eine schöne Dose. Und die Location, ich nenne es mal tief drin. Und das ist mitten im Ort, aber trotzdem tief drin. Also wie gesagt, da, die ersten weinen dann schon wieder, dass die sich gepiekt haben und das dreckig und alles schlimm. Aber so für Oldstyle-Cacher, die es noch mögen, auch mal sich irgendwo durchschlagen zu müssen, geil. Auf jeden Fall machen. Ja, wir haben noch 2 Tage mehr, so wo ich hier vor uns, oder drei. Naja, eins ist der Rückfahrt, 2. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Caches hier sind doch irgendwie eine ganz andere Qualität. Also das sieht schon mal gut aus und die Sehenswürdigkeiten sind auch ganz okay. Von daher passt. So, der letzte Tag in Merseburg. Wir haben wie immer besichtigt und hat sich auch hier wieder gelohnt. Merseburg, schöner Ort. Cache-technisch, ja, war für auch viel Durchschnitt. Aber ich würde mal sagen, grobener Durchschnitt. Bei den anderen Städten war der Durchschnitt der nichts Nennenswerte auch wirklich Durchschnitt. Und hier würde ich es durchaus eher gehobener Durchschnitt nennen. Das trifft es am ehesten. Der Einzige, der so ein bisschen rausragt immer wieder heute, war GC61VNY. Am Kegelparadies Merseburg. Wie immer hier das Erfolgserlebnis, 3-4 kleine Fragen, ein paar hundert Meter zum Final, der liegt in einer besonderen Gegend, ist auch besonders schön gemacht, perfekt. Ja. Damit ist der Urlaub dann noch zu Ende, morgen für die Heimfahrt, da brauche ich keinen extra Tag nochmal für machen, da wird nicht mehr viel kommen, Autobahncaches sind Autobahncaches, da beißt die Maus kein Faden ab. Fazit, Münster, Nürnberg, Regensburg, Merseburg sind wir gefahren. Münster war genau das, was wir erwartet hatten, ist eine kleine Stadt, nichts wirklich Besonderes, aber wir wollten halt mal gucken, wo die Wilsberg-Krimis spielen, wir wollten mal sehen, so eine richtige Fahrradstadt, beides wurde uns umfangreich geboten. Die Besichtigungen waren okay, das Essen war klasse, wir konnten viel weit mal wieder treffen, die Caches, ja, die gab's auch, also war aber okay. Dann kam Nürnberg. Naja, wollten wir auch nur mal kurz angucken, hatten wir einfach nur mit auf die Liste genommen, weil wir jetzt nicht gleich 7 Tage Regensburg machen wollten. Ist nicht so unsere Stadt gewesen, ist okay, ist aber letztendlich irgendwie eine Stadt wie alle anderen auch. Also die, ja, war okay. Mehr kann man eigentlich nicht viel sagen. Cache ist ebenso wie Münster, es gibt sie. Man muss sowieso mal dazu sagen, es gibt bestimmt auch ganz, ganz tolle. Und wenn man sich die raussucht, sogar ganz super tolle. Das wird mir jeder in jeder Stadt erzählen. Machen wir aber nicht. Wir machen da Urlaub und nehmen die so mit, die im Umkreis sind. Und die waren da halt nicht so dolle. Punkt. So einfach ist das. Dann kam Regensburg. Super, sehr schöne Stadt. Also wir haben ja sehr viele Empfehlungen vorbekommen. Waren alle wirklich gerechtfertigt. Aber man muss es auch ein bisschen relativieren. Es ist schon arg touristisch ausgelegt. Es ist, wie gesagt, eine sehr schöne Stadt. Es ist aber auch alles sehr kompakt zusammen. Das heißt, 2 Tage hätten da, glaube ich, auch gereicht. Vielleicht noch ein 3. Tag, wenn man so die Außenstellen wie Valhalla mitnimmt. Und noch ein 4. Tag, wenn man noch das Kloster Weltenburg mitnimmt. Aber der 5. Tag war dann wirklich schon ein Tag zu viel, eigentlich so ein bisschen. Aber wie gesagt, soll gar nicht negativ sein. Tolle Stadt. Die Caches, wie bei den beiden Städten vorher, es gab sie. Ganz viele Multis, aber auch teils so kompliziert gemacht und ich verstehe immer nicht, mach doch keep it simple, das funktioniert, das macht Spaß, mehr braucht es doch eigentlich gar nicht. Aber okay, ist halt auch Geschmackssache. Als letztes dann Merseburg, die Stadt, die wir eigentlich, auf die wir eher versehentlich gekommen sind, wir wollten auf Rückweg eigentlich in Magdeburg anhalten, um auf dem Rückweg noch irgendeine Stadt zu haben und nicht von Regensburg durchfahren zu müssen. In Magdeburg ging das Hotel dann pleite. Dann haben wir nochmal neu geguckt, haben wir gesagt, pass auf, wir gehen in die Nähe vom Interceptor, den wollen wir sowieso besuchen. Den haben wir dann hier mit seiner Frau auch getroffen. Allein dafür hat sich der Weg schon gelohnt. Und sind dann in Merseburg aufgeschlagen. Und dieser Zufallstreffer war dann auch der Volltreffer des Urlaubs. Also in meinen Augen die schönste Stadt von allen. Die hält also locker auch mit Regensburg in meinen Augen mit. Vielleicht hat sie nicht ganz so viel und ist nicht ganz so groß. Aber das, was sie hat, ist mindestens genauso schön und überhaupt nicht überlaufen. Sondern man hat das auch ein bisschen für sich alleine mal. Also die Stadt war grandios und auch die Caches waren weit über dem Schnitt, den wir vorher erlebt haben. Aber nochmal, ist alles Geschmackssache. Ich will ja gar nicht den Cache-Polizisten machen. Andere finden, die Caches in den anderen Städten bestimmt besser, mag alles sein. Für uns, Ort des Urlaubs, glaube ich, hauptsächlich dieses Merseburg. Ja, morgen geht's dann heim. Dann haue ich den Cache, mal sehen, morgen, übermorgen irgendwann raus. Dann haben wir ja erstmal unser Event auf dem höchsten Berg, dem Wilseder Berg. Und dann ist auch schon der nächste Podcast dran. Urlaub ist dann leider so gut wie zu Ende. Na gut, bis dann. Ach ja. Fehlt der Abschlusssatz. Rauscashen.